1. Fruem morgen brachen Jerubal, der Orch Gideon genannt word, und sein gesamte Trupp auf, immer lagern der Quell Harad auf Zaschlagen, waren sich das hier der Midianiter nordlich von ihnen in der Eben beim Hugel Moor befand. 2. Der Herr erklärt Gideon Jedok, das die Anzahl der Krieger zu groß sei, die Midianiter in ihr Gewalt zu geben, da Israel sonst behaupten konnte, es habe sich a US eigene Kraft geretet. 3. Die Schaub sollte Gideon offentlich verkünden, das Jeder, der Angst verspü oder versart sei, Karen und das Gebirge Gilead verlassen dürf, woraufhin 22.000 Männer Jinjen und nur 10.000 Syrup blieben. 4. Die der Herr die Trupp immer noch für zu zahlreich hielt, weise Gideonen, die Männer zum Wasser hin unterzuführen, damit dort ein Auswahl treffen kann, wer ihn begleiten dürf und wer nicht. 5. Als Gideon die Lut zum Wasser führte, befahl der Herr im, Diogenogen, die das Wasser wie Hundemite der Sunjor fleckten, von Jenen zu trennen, die zum Trinken niedeneten. 6. Es stellte sich heraus, das Ladiglich 300 Männer das Wasser imite der Hand zum Mund führten und leckten, waren der gesamte Rest der Trupp zum Trinken auf die nie gegangen war. 7. Daraufhin versprach der Herr Gideon, das Israel durch dies 300 Männer retten und die Midianiter besiegen word, weshalb all übrigen Männer in Eren Wohnort zu Rückkehren sollten. 8. Nachdem sie den Proviant und die Personen der anderen übernommen hatten, endlich Gideon die israelitischen Männer in ihr Heimat und behielten die 300 Zurück, waren das feindlich Lager unter ihnen in der Eben lag. 9. In Gina nacht forderte der Herr Gideon auf, unbesuglich in das Lager der Feinde einzudringen, da es bereits in sein Gewalt gegeben habe. 10. Falls a Jedok noch immer bedenken besuglich des Angriffs hegi, soll zunachst mit seinem Diener Pyrrhus am feindlichen Lager hin untergehen, die Lage zu erkunden. 11. Dort sollte a die Gespräch belauschen, den Notigen mut für den Angriff zu gewinnen, daraufhin begab sich mit Pyrrhus bis und den Orsisten ran der feindlichen Posen. 12. Die Midianiter, Amalekite und Elvolka des Ostens hatten sich in der Eben niedergelassen und waren so zahlreich wie Huschrecken, waren ihr Kamele wie der Sandem Meersufer nicht zu zahlen waren. 13. Als Gideon dort ankam, hort zu vorlig, wie ein Mann seinem Gefahrten von einem Traum erzählt, in dem ein Gerstenbrot in das Lager rollte und ein Zelt mit Solscher wuk traf, das ist vollig zu zusammenbrach. 14. Sein Gefahrt detit den Traum sofort als das Schwert des Israeliten Gideon und erklärt, das Gott die Midianiter soe das gesamte Lager in dessen Hand gegeben habe. 15. Sobald Gideon den Bericht über den Traum und dessen Bedeutung gehört hat, warf sich ambitend nieder, kehrte in das israelitische Lager zurück und rief sein Männer zum Aufbruch auf, da der Herr ihnen den Sieg geschenkt habe. 16. Erteilte die 300 Männer in drei Gruppen auf und statit jeden von ihnen mit einer Person soe einem leeren Krug aus, in dessen in ihrem sich ein brennend Fackel befand. 17. Wise Sien, genau auf in zu Okten und sein Handeln zu kapieren, sobald den ran des feindlichen Lagers erreicht habe. 18. Wenn in sein Begleiter in die Posonen stießen, sollten auch sie von allen Seiten des Lagers ihr Posonen blazen und rufen, für den Herrn und für Gideon. 19. Gideon erreicht mit seinen 100 Mannen zu beginn der mittleren Nachtwasch den Rand des Lagers, kurz nachdem die Wachen gewechselt worden waren, woraufhin sie die Posonen blazen und die Krüger in ihren Handen zerschlugen. 20. Gleichzeitig stießen Aldri Gruppen in ihr Posonen, zerbrechen die Krüger und hielten die Fackeln in der linken soe die Posonen in der rechten Hand, warend sie laut ihren Schlachtruf ausriefen. 21. Waren jeder Israelit auf seinem Posen rund das Lager stehen blieb, gerieten die Feinde im Lager in Panik, schrien. Laut auf und versuchten verzweifelt zu fliehen. 22. Als die 300 Personen erklangen, bewirkt der Herr, dass die Männer im gesamten Lager ihr Schwerte gegeneinander richteten, woraufhin das hier bis nach Betzgitter und an die Grenz von Abelmeholer floh. 23. Daraufhin wurden die Männer der Stamm Naphtali, Arsa und Gans Männer zusammengerufen, die fliehenden Midianiter gemeinsam zu verfolgen. 24, Zudem St. Gideon Boten in das Geburg Ephraim, M. die Bewohner aufzufordern, den Feind den Weg abzuschneiden und die Wasserstellen bis nach Betbara soe den Jordan zu besetzen. 25, Sie nahmen die zwei Midianitischen Fürsten Oreb und Seb gefangen, tokten Sie in markanten Orten und brachten deren Kopfer schließlich zu Gideon, der sich jenseits des Jordans befand.